Den Kopf in den Sand stecken wie der Vogel Strauß, sprach er, dabei den Hintern zeigen und so tun, als sähe kein Mensch etwas, ist und bleibt eben Judentaktik. Seit die Hebräer in die Kulturwelt eingebrochen sind, widerhallt sie von der unaufhörlichen Beschuldigung, dass die Juden für religiöse Zwecke nicht jüdisches Blut verwenden. Im alten Römerreich, im maurischen Spanien, im christlichen Spanien, in Frankreich, in Deutschland, in Polen, in Russland, überall taucht dieses Gerücht immer wieder mit der gleichen Bestimmtheit auf durch die Jahrtausende. Es ist einfach lächerlich, diese beharrlichen Anklagen grundverschiedener Völker für Hirngespinste zu erklären. Dass die Juden das tun, versteht sich von selbst. Mit eiserner Stirn bestreiten sie sogar, jemals einen solchen Blutritus gehabt zu haben. Und Otto Hauser glaubt ihnen aufs Wort. Wir hätten keine Veranlassung, schreibt er, ihre Beteuerungen zu bezweifeln. So, und Jephthas Tochter, und die ägyptische Erstgeburt, und der Anteil des Herrn, das war doch der Blutritus, wie er im Buche steht. Handgreiflicher, wie gesagt, könnte sich das schlechte Gewissen gar nicht verraten, als durch das unverschämte Ableugnen dieser notorischen Tatsache. Ich entgegnete, es wirkt aber. Wir können ja nicht lesen. Und wenn wir einmal etwas gelesen haben, vergessen wir es wieder. Die katholische Kirche hat eine ganze Anzahl geschächteter Kinder selig gesprochen, sogar heilig. Der heilige Rudolf ist darunter, der Schutzpatron des ehemaligen Kronprinzen von Österreich. Wer weiß das noch? Anscheinend nicht einmal mehr die Klerisei. Luther sagt es den Juden auf den Kopf zu, dass sie Kinder stehlen und zerfriemen. Aber auch, dass sie große Summen Geldes geben und damit den Herrschaften nütze sind. Die alte Methode, wenn es brenzlig wird, fiat justitia. Manchmal, warf er ein, war es aber doch nichts damit. Wie lange ist es denn her, dass der Jude Hülzner in Polen glatt des Ritualmordes überführt und zum Tod verurteilt wurde? Ich stellte fest, begnadigt wurde er aber doch, zu lebenslänglichem Kerker. In der Revolution kam er dann überhaupt frei. »Wenn schon«, rief er aus, »verurteilt war er, beweiskräftig, unanfechtbar. Kein Jude schafft das aus der Welt. Ebenso wenig wie den erwiesenen Ritualmord an dem Pater Thomas. Eine ganze Meute Juden hatte ihn überfallen, ausgerechnet im Hause des frömmsten Hebräers der Stadt und regelrecht geschächtet. Alle wurden sie überraschend festgenommen, voneinander getrennt und alle gestanden sie das Verbrechen ein, alle ohne Ausnahme. Wie Schablonen decken sich ihre Angaben über die scheußlichen Einzelheiten. Die dringende Aufforderung, ein Kind zu impfen, der überfreundliche Empfang, ein Imbiss gefällig, das plötzliche Packen und Knebeln, das Verschleppen in ein Hinterzimmer, das Abwarten der Nacht, das Durchschneiden der Kehle, das Sammeln des Blutes, der Oberrabbiner lauert schon darauf, um es für das Passafest den ungesäuerten Broten zuzusetzen, das Verbrennen der Kleider, das Zerhacken der Leiche, das Verwischen der Spuren, Schritt für Schritt die haargenaue Übereinstimmung. Keine Folter der Welt bringt das fertig. Und wenn die Kinder Israels das Blaue vom Himmel herunterlügen. Resultat, 10 Juden werden zum Tode verurteilt, die Hinrichtung soll auf dem Fuße folgen, aber ich unterbrach ihn bitter, sie folgt nicht. Bei Ägyptens Herrscher Mehmet Ali, dem ewigen Verschwender und ewigen Dallesbruder, sind aus Paris die Juden Cremieux und Montefiore eingetroffen, der eine die Schlauheit, der andere der Reichtum selbst, hinter ihnen stand noch das Haus Rothschild. Und hast es nicht gesehen, siehst es nicht, oh, die 10 Juden werden Schlag auf Schlag begnadigt und freigelassen. Ich liebe die Juden. Mit Freude gebe ich ihren Vertretern diesen Beweis meiner Sympathie, schmunzelt der edle Ali den beiden Unterhändlern zu, mit einem schelmischen Seitenblick auf das strahlende Gesicht des Schatzmeisters. So gemein war er aber doch nicht, bekam ich zu hören, dass er die Schuldlosigkeit der Verbrecher aussprach. Die Gefangenen sind frei, damit punktum. Revision bitte nein, es schaut nichts Gutes dabei heraus. Adieu, meine Herren, das war alles, was die Juden verlangten. Genügte aber, um den Erzgauner Cremieux 2 Jahrzehnte später von der Tribüne herabdonnern zu lassen, er und Montefiore hätten diese abscheuliche Verleumdung vor dem Gerichte des großen Mehmet Ali vernichtet. Er konnte das umso leichter, als die offiziellen Prozessakten bald danach verschwanden. Man ist eben nicht umsonst Minister. Zum Glück gab es noch andere Berichte, von Augen- und Ohrenzeugen überliefert, Briefe, die sie nicht erreichten, und das ist die Hauptsache. Ich bemerkte wie nebenbei, ganz so schlecht war Mehmet Ali allerdings nicht, aber doch so hundsgemein, dass er dem Pascha, der die Untersuchungen gegen die Ritualmörder geleitet hatte, der jüdischen Rachsucht skrupellos preisgab. Unter irgendeinem Vorwand ließ er ihn hinrichten. Auch auf die Türkei scheint mir das Wort wärmer Sombarts zuzutreffen. Wie Mephisto und Faust schreiten Jude und Fürst Hand in Hand durch die Jahrhunderte. Bis der Fürst unterwegs verloren geht, nickte er. Soweit ist es jetzt. Und Josef weinete lange. Mit unserem Monarchen wenige ausgenommen stand es nie recht gut. Ohne Juden kam keiner aus. Sogar der redlichste von ihnen, Friedrich der Große, hatte deren drei als Helfershelfer, den Ephraim, den Moses Isaak und den Daniel Itzig. Keinen Einfluss? Ich sage dir, schon ein einziger jüdischer Fußlappen verpestet die Luft. Um was ist es denn dem Juden zu tun? Ums Geld, gewiss, aber nur, weil es ihm Einfluss, weil es ihm Macht verschafft. Und diesen Einfluss, diese Macht bekommt er, direkt oder hintenrum. Wer auf seinen Leim geht, wird eines schönen Tages die Krallen spüren, direkt oder hintenrum. An sich färbt schon die Anrüchigkeit des Juden ab und nimmt dem Vertrauen des Volkes den Schmelz. Das passt ihm, das will er. Außen Friedrich, innen Ephraim spotteten die Preußen über die falschen Münzen Friedrichs des Großen. Als der König starb, entlud sich der Undank in Verwünschungen auf das strenge Regiment. Die jüdische Presse hatte zwischen den Zeilen gute Arbeit geleistet. Der Staatsgedanke Friedrichs des Einzigen war mit seinem Andenken unterhöhlt. Von da an ging es rapid abwärts, über die Judenemanzipation unter Friedrich Wilhelm III., zum jüdischen Marxismus unter Kaiser Wilhelm I., zur Judenrevolution unter Wilhelm II. Die Börse hat in unseren Tagen einen Einfluss gewonnen, der die bewaffnete Macht für ihre Interessen ins Feld zu rufen vermag, schrieb der alte Moltke in seiner Geschichte des deutsch-französischen Krieges. Warum? Setzte der treue Monarchist leider nicht hinzu. Ich hob hervor, jeden nach seiner Fasson selig werden zu lassen, wäre besser nicht empfohlen worden. Die stillschweigende Voraussetzung war eine anständige Gesinnung, ein wirklicher Glaube, kein erbärmliches Pharisäertum. Dieser Unterschied hätte ausdrücklich betont werden müssen. Es unterblieb, und die Religion der Geldwechsler hatte den Vorteil. Christus war nicht so tolerant. Mit der Kabatsche legte er den Kindern des Teufels das Handwerk. Trotzdem hatte er gesagt, liebet eure Feinde.